27. Kommen. Ich komme. Du kommst. Er kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Wohnen. Ich wohne. Du wohnst. Sie wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie wohnen. Heißen. Ich heiße. Du heißt. Es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Trinken. Ich trinke. Du trinkst. Er trinkt. Wir trinken. Ihr trinkt. Sie trinken.